schauen den Fernseher, hör den Sprecher, seh die Bilder und kann es wieder nicht glauben. Wer nahm sich das Recht dazu, dir dein so junges Leben zu rauben? Wer glaubt, er hätte so viel Macht, um dir das eiskalt anzutun? Dein kleines Herz hörte auf zu schlagen, kam grausam, grausam durch ihn zum Brunnen. Wie viele noch, wie viele noch, wie viele Kinder werden getötet sterben, müssen viel zu früh gehen. Wie viele noch sind verdammt dazu, sich quälen zu lassen, bevor ihre Seele kann fliehen. Wie viele noch? Wie viele noch? Wie viel Hass, Dummheit, Ignoranz steckt in so einem Mann, dass er dich eiskalt aus seiner Laune heraus töten kann? Tim war erst 2 und mein Herz schreit und schreckt mich wieder auf. Gehören solche Meldungen schon zu unserem normalen Tagesablauf? Wie viele noch, wie viele noch, wie viele Kinder werden getötet sterben, müssen viel zu früh gehen? Wie viele noch sind verdammt dazu, sich quälen zu lassen, bevor ihre Seele kann fliehen? Wie viele noch? Wie viele noch? Ein Kind so unschuldig, so rein in seiner Art. Ein Kind ohne Vorurteile, was nichts Böses zu tun vermag. Er vertraute denen, denen auch seine Mutter vertraut. Und gerade derjenige hat ihm sein so junges Leben, sein Leben geraubt. Wie viele noch, wie viele noch, wie viele Kinder werden getötet sterben, müssen viel zu früh gehen. Wie viele noch sind verdammt dazu, sich quälen zu lassen, bevor ihre Seele kann fliehen. Wie viele noch? Wie viele noch? Und wieder wird es Tausende zum Friedhof ziehen, um vor ihrem eigenen schlechten Gewissen zu fliehen. Wieder eine Kinderseele, zerstörte noch so klein. Und wieder lässt man einen gemarterten Körper in die Erde hinein. Wie viele noch, wie viele noch, wie viele Kinder werden getötet sterben, müssen viel zu früh gehen. Wie viele noch sind verdammt dazu, sich quälen zu lassen, bevor ihre Seele kann fliehen. Wie viele noch? Wie viele noch? Ihr Richter, ihr Doktoren, wie wollt ihr das erklären? Ein Wiederholungstäter, ich kann's schon nicht mehr hören. Ich prangere euch an, eure Urteile des Rechts. Ihr lasst sie wieder frei, sie nehmen unsere Kinder. Oh Gott, mir wird gleich schlecht. Wie viele noch, wie viele noch, wie viele Kinder werden getötet sterben, müssen viel zu früh gehen. Wie viele noch sind verdammt dazu, sich quälen zu lassen, bevor ihre Seele kann fliehen. Wie viele noch? Wie viele noch?